Übung 4a. Hören Sie die Wettervorhersage und ergänzen Sie. Und nun das Wetter. In Berlin und Brandenburg ist der Himmel heute den ganzen Tag bewölkt bei Temperaturen um 4 Grad und es gibt immer wieder Regen. Und morgen sieht es dann besser aus. Am Vormittag bleibt es bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag lockert die Bewölkung auf und die Sonne setzt sich langsam durch. Höchsttemperaturen am Tag bis 6 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf 0 Grad.